Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Heute ist der vierte Sonntag der großen Fastenzeit, richtig? Welcher Sonntag? Vierte. Die große Fastenzeit hat sieben Sonntage, oder? Sieben Sonntage. Heute ist Sonntag der Mitte. Vorher gibt es drei Sonntage, nachher gibt es auch drei Sonntage. Hallo? Okay? Heute ist Sonntag der Mitte. Vor dem Sonntag der Mitte gibt es drei Sonntage. Nach dem Sonntag der Mitte gibt es auch drei Sonntage. Wer kennt die sieben Sonntage der großen Fastenzeit, aber nach der Reihe? Wer kennt es schon? Hm? Die sieben Sonntage der großen Fastenzeit. Hm? Lasst uns gemeinsam lernen. Erstens, Sonntag der Schätze. Sonntag der Schätze. Zweitens, Sonntag der Versuchung. Drittens, voriger Sonntag, hm? Sonntag des verlorenen Sohnes, genau. Nochmal, Sonntag der Schätze, Sonntag der Versuchung, Sonntag der Sonntag des verlorenen Sohnes. Und dann heute ist Sonntag, Sonntag der Mitte. Und auch, wir nennen diesen Sonntag als Sonntag der Samariterin. Es gibt eine sehr schöne Geschichte über eine samaritische Frau, eine sündige Frau. Und nach diesem Sonntag gibt es auch drei Sonntage. Hm. Der fünfte Sonntag ist Sonntag des Gelähmten, Blindgeborenen und dann Palmsonntag. Und dann feiern wir eine Woche, eine sehr wichtige Woche in der Kirche. Diese Woche heißt HK-Woche, genau. Und dann Ostern. Ja, nochmal, gemeinsam. Sonntag der Schätze, Sonntag der Versuchung des verlorenen Sohnes. Und dann heute Sonntag der Mitte oder Sonntag der Samariterin. Dann drei Sonntage. Gelähmte, Blindgeborene und Palmsonntag. Dann feiern wir die Karwoche. Okay? Die Lesung heute aus dem Evangelium nach dem Heiligen. Hä? Wer kennt? Johannes, Kapitel 4. Kapitel 4. Nächster Sonntag aus dem Evangelium nach dem Heiligen Johannes, Kapitel 5. Der Gelähmte. Bravo. Okay? Kapitel 5. Und die Lesung über den Blindgeborenen aus dem Evangelium nach dem Heiligen Johannes, Kapitel 9, 4, 5 und dann 9, 4, 5 und dann 4 plus 5 ist gleich 9. 4 plus 5 ist gleich 9. Heute ist Johannes Kapitel 4. Nächster Sonntag Johannes Kapitel 5. Blindgeborener Johannes Kapitel 9. 4 plus 5 ist gleich 9. Okay, super. Heute haben wir eine sehr schöne Geschichte über eine samaritische Frau gehört. Richtig? Wo liegt Samaria? Wo liegt Samaria? Schau. Das Land Israel hat drei wichtige Bezirke oder drei wichtige Gebiete. Im Süden liegt Judäa. Im Süden liegt? Im Norden liegt Galiläa. Im Norden liegt Galiläa. In der Mitte liegt Samaria. Wenn ich von Judäa nach Galiläa fahren möchte, ich muss durch Samaria reisen. Okay? Sonst gibt es einen längeren Weg und dieser Weg dauert circa 6 Tage. Dieser kürzere Weg dauert nur 3 Tage. Von Judäa im Süden nach Galiläa im Norden durch Samaria, dieser Weg dauert circa 3 Tage. Das ist der kürzere Weg. Okay? Wir können heute viele Lektionen lernen, aber ich sage nur 3 Punkte. Wie viele Punkte? 3. Erstens, Gott liebt dich. Erstens, Gott liebt dich trotz all deine Fehler, trotz all deine Sünden, aber trotzdem, Gott liebt dich. Und das ist ganz klar in dieser Geschichte. Liebt Jesus oder liebt der Jesus die samariterische Frau oder nicht? Doch, oder? Ja, Jesus reiste einen langen Weg, damit er mit dieser Frau treffen konnte. Und die Bibel sagte, Jesus war müde von der Reise. Ja, er hat viele Stunden gereist, damit er mit dieser Frau ein Gespräch führen konnte. Er möchte die Erlösung dieser Frau. Und schon, Jesus führte ein sehr langes Gespräch mit dieser Frau. Und am Ende, diese Frau glaubte an Jesus, an Gott. Richtig. Aber das zeigt uns, dass Jesus diese Frau und alle Menschen geliebt hat. Erster Punkt, Jesus liebt mich. Jesus liebt eh. Wenn der Satan zu dir kommt und dir sagt, hallo, liebt Gott dich? Oder sicher? Sicher, 100%. Gott liebt mich. Ich habe viele Beweise. Ich habe viele Beweise. Diese Geschichte aus dem Evangelium nach dem heiligen Johannes Kapitel 5 ist ein großer Beweis. Erster Punkt, Jesus liebt. Zweiter Punkt, Jesus kann mir das lebendige Wasser geben. Zweiter Punkt E. Jesus kann mir das lebendige Wasser geben. Jesus sagte der Frau, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser, das ich geben werde, wird niemals Durst bekommen. Das bedeutet, dass Gott kann mir das lebendige Wasser geben, kann mir Trost geben, Freude geben, Frieden geben, Erlösung geben. Aber die Welt kann mir nichts geben. Okay? Wenn ich glücklich sein will, ich muss zu Jesus gehen und sage ihm, bitte Gott, ich liebe dich, ich brauche Trost, ich brauche Friede, ich brauche Freude, und nicht in die Welt gehen und mit meinen Freunden reden, ich bin müde, ich brauche, nein, die Welt kann mir nichts geben. Bitte geh zu Gott, bete, lies in deine Bibel, komm in die Messe, bete, nimm die Kommunion. Nur Gott kann mir das lebendige Wasser geben und nicht die Welt. Ja, erster Punkt kennt ihr. Gott liebt mich. Zweiter Punkt. Gott kann mir das lebendige Wasser geben. Dritter Punkt. Ich habe eine Rolle. Nochmal. Du hast eine Rolle. Du hast eine Rolle in deiner Familie, mit deinen Freunden. Du sollst für deine Freunde beten. Du sollst für deine Mama und deinen Papa beten. Du sollst in die Kirche kommen und für die ganze Welt auch beten. Ich habe eine Rolle. Diese Frau, wenn sie an Jesus glaubte, sie ist in die Stadt, in ihrer Stadt gegangen und verkündete das Evangelium. Sie sagte die Leute, ich habe ihn gefunden, er hat mir alles gesagt. Er ist Gott, er ist der wahre Gott. Wir haben eine Rolle in unserer Gesellschaft. Ich sehe manche Schüler, die schlimme Sachen machen. Soll ich auch noch machen? Nein, ich habe eine Rolle. Ich kann ihnen sagen, bitte hört auf damit. Wir sollen das nicht machen. Wir sind Gottes Kinder. Ich soll nicht lügen, ich soll nicht schwören, ich soll nicht solche schlimme Sachen anschauen. Nein, ich darf das nicht. Ich bin ein Christ. Ich liebe meinen Gott. Ich habe eine Rolle in meiner Gesellschaft. Okay? Drei Punkte. Erstens, Gott liebt mich. Zweitens, Gott, nur Gott kann mir das lebendige Wasser geben. Drittens, ich habe eine Rolle. Ehre sei Gott in aller Ewigkeit.